Sind Sie jetzt gerade auf Ihrem Lieblingsplatz? Auf einem bequemen Sessel in Ihrer Leseecke? Auf Ihrem Sofa unter der Kuscheldecke? Oder vielleicht sogar in der Badewanne? Dann lassen Sie den Alltag doch einfach mal Pause machen. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Denken Sie einfach an etwas Schönes, etwas Angenehmes. Wie Sie Ihren Lieblingsplatz noch gemütlicher machen können, zum Beispiel. Oder daran, dass man doch eigentlich auch mehrere verschiedene Lieblingsplätze haben kann. Am besten in jedem Raum einen. Oder Sie denken einfach nur daran, dass ganz gleich, wo Ihre vielen verschiedenen Lieblingsplätze auch sind, Sie alle eines gemeinsam haben. Etwas Wunderbares. Thank you. Thank you. Oh, Thank you. Thank you.